Die zweite Jugend des Herzogs Eduard. Eine Reitergruppe kam sehr langsam voran, der Regen hatte den Boden zu Schlamm aufgeweicht und die Hufe der Pferde blieben darin stecken. Einer der Reiter war ermattet und jammerte und meinte, sie würden ihre Burg niemals erreichen. Der Vorreiter antwortete ihm so: Dein Gejammer erinnert mich an unseren guten Herzog Eduard, der beim Erscheinen seiner ersten Runzeln untröstlich war. Seither hat ihn sein Frohsinn verlassen, und er verharrt in den Erinnerungen an seine vergangene Jugend. Plötzlich vernahmen sie die liebliche Melodie einer Laute, die freundliche Worte begleiteten. Ein Spielmann saß auf einem Fels und spielte so gewandt auf seinem Instrument. Der Herrenritter, dem der angenehme Gesang des Spielmanns so gefallen hatte, lud diesen in die Burg ein, denn er dachte, seine Musik könne dem Herzog Eduard seine gute Laune wiederbringen. Als die Rittergesellschaft vor dem Herzog stand, saß dieser niedergeschlagen in einem breiten Sessel mit verdrießlichem Gesicht und in Gedanken an seine vergangene Jugend versunken. Der Spielmann ließ seine Laute erklingen und seine feine, sanfte Stimme sang ein so bezauberndes Klagelied, dass der entzückte Herzog plötzlich zusammenzuckte. Er näherte sich des Spielmanns und legte seine behandschuhte Hand auf seine Schulter. Er bat den Mann, er möge ihm doch sein Instrument lehren, denn auch er möchte so schöne Lieder singen können. Der Minnesänger erwiderte, dafür müssen sie ihre Laute selbst fertigen und nach ihrem Gefühl erklingen lassen. Der Herzog folgte dem Rat und die Klagelieder, die er komponierte, wurden von zahlreichen Spielmännern aufgenommen und bis zu den Grenzen des Reiches verbreitet. Als der Minnesänger mit einem Geldbeutel voller Dukaten die Burg verließ, holte ihn der Ritter, der ihn dem Herzog vorgestellt hatte, ein und fragte ihn voller Neugierde: Mein Herr, hat seine Begeisterung so schnell wiedergefunden? Was ist dein Geheimnis? Der Spielmann sah ihn an und sagte: Wissen Sie, gnädiger Herr, die Jugend ist nicht, wie man denkt, ein Weg mit Grenzsteinen, die das Alter angeben. Sie ist vielmehr ein Gemütszustand.